ARD. Wie viel Stiefel und Kappen verloren, das sagte natürlich wieder nicht der Trottel das. Na nu, Stiefel und Kappen? Nur was, Leid und Herren. Na, scheint, dass euch lieben Österreichern die Friedensoffensiven denn doch besser gelingen sollen. Na, hoffen wir, dass Hindenburg da mal zum Rechten sehen wird. Und schließlich ist es ja doch wieder an uns gekommen, aus dem Dreck da heraus. Meine Herren, wir sind stolz. Stolz, dass wir Schulde an Schulde mit unseren kampfgestellten Bundesgenossen in schimmernder Wehr. Männer, ich trinke auf die Nibelungentreue in diesem Bündnis, das jetzt ausgebaut haben. Und? Und vertieft. Jawohl, vertieft. Danke Ihnen, meine Herren. Danke Ihnen. Sieh, Kranzheuer des Vaters, mein Kaiser. So, danke schön, aber nur mal wieder ohne feierlichen Klimbim, wenn ich bitten darf, ja? Es also die Wolle Jans, die heben wir uns dann für den Tag des Sieges auf. Na, jetzt mal wieder eines eurer köstlichen Österreicher Lieder von eurem prächtigen Lehar, der unter der Westfront so viel Freude gebracht hat. Jawohl, was? Hey, Spieß, sag Schnucki zu mir. Schnucki, was ist das schon wieder? Also Schnucki, gut, Frau Moos. Ja. Aber was ist denn mit unseren Feldmatratzen, hä? Die sind ja halt ganz statt. Was singst du nicht mit, ha? Ja, die Schwester Paula, die hat dir ein Pupuchel, tadellos. Da kann ich die Schwester Ludmilla verstecken. Aufhören, grauslicher Mensch! Ja, was ist denn? Komplimente machen darf man auch nicht mehr. Immer der mit seiner Anzüglichkeit. Nur no, und ich Spaß labern! Ich Spaß labern? Nee, also die hört auf. Was ihr für ulkige Namen habt, was ist denn das wieder für ein Ding? Was? Ja, schon wieder der Diensthabende. Was die Diensthabende? Was? Also die Elendigen, soll diese Frontschweine. Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Ich hab auch ausdrücklich. Also Kinder, also, macht mir bloß nicht flau hier, wo wir den Sieg schon so gut wie in der Tasche haben. Also Herrschaften, da sind wir in der Rüde Kack. Was ist denn los? Die Spitzen der Rückflugdivision erreichen bereits den Strand des Korpskommandos. Die gesamte Artillerie wurde im Stich gelassen. Die Straßen sind vom getroffenen Teilen gesperrt. Die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavallerie im schärfsten Nachdrängen. Du, Cordiela! Ja? Spähmeis war gut, aber schon sehr gut. Ja. Du, Cordiela! Ja? Wein ist gut, aber schon so gut. Ja. Du, Herr Oberst. Oh, was ist denn? Nix. Meine Devise! Krieg, das ist nicht nur gegen den Feind tödlich. Da müssen die eigenen schon auch was spüren. Ui, damals haben sie es bei uns zum Hinrichten anstehen lassen. Na und der Butterweib, was die Butter für den Stab gebracht hat, wie sie halt warten müssen, na, haben sie halt gesagt, sie soll sich dazu stellen. Na und da hat man sie halt auch aufgehängt. Aber bitte, da gibt's nichts zu lachen. Irren ist menschlich, sowas kann ja vorkommen, nicht wahr? Bei den untergeordneten Organen. Sie sollte auf die Marschig-Seiten stehen kommen. Aber schöne Zeiten waren's doch, wie der Weißkirchner zu uns bei den Edelknaben auf Besuch gekommen ist. Also, da haben sie ihm sehr lebhaft den Kanonendonner abgefallen, ja. Und mit dem 30-5-Mörser haben sie nach fliegenden Bauern schießen lassen, ja. Und den. Ja, und ja, warum, Bälde? Ein Erzherzog war zu Besuch. Also du, Oberaut, die da wohnst, mit der Schlockst, da weiß ich nicht mehr welcher. Du hast doch den fröhlichen Kraguje was gehabt mit die 44, so. Hast du da keine Unannehmlichkeiten gehabt? Ja, in Kraguje hast du. Das war eine Sauferei. Es ist wirklich unglaublich, was die Leute saufen. Weißt, ich hätte da 300 hinrichten lassen. Trunkenheitsexzesse können nicht geduldet werden. Ich hab den Leuten den ehrenvollen Tod durch Erschießen ausnahmsweise bewilligt. Hätte man fotografieren sollen, das hast du wirklich verdienstvoll gemacht. Ja, ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Der Oberst hat gesagt, ich statuiere mal ein Exempel. Na du, der Musikfritze schläft ja. Spielt man auf dem Friedhof La Bassée. Nein. Hier steht. Spitz, Mietzel, Mietzel, seid doch netter. Also Mietzel, also das ist ja doll. Ja, das haben sie immer in der Gartenbau. Ja, ist ja Variety und die Rolette, ja. Ja, die Gartenbau, wie noch die Schenk war. Wir brauchen keine Schwiegermama. Ja, Spitz, Spritz! Spritz! Einen Tampus vom Shampoo! Ja, Nobel geht die Welt zu groß! Spritz! Schön war der Tanz, aber Spültanz am Nick! Spritz, der schöne blaue Donau! Depesche. Was? Was ist denn, Depesche? Was? Meint ihr uns? Dezimieren die Bagage übereinander? Sollen uns ein paar frische Regimente einsetzen? Antreiben, los, geschwind. Was los? Ach was, die Gasgranaten gehen auch nicht. Sauwirtschaft! Übereinander. Ja, also, hört mal, das soll denn doch nicht. Also, das könnte doch bei uns. So ein Ball, Watsch, so ein Pelz, kann man halt nichts machen. Na, vorbeigelungen. Bisschen schlapp, die lieben Österreicher, bisschen schlapp. Das ist der Paula. Au, aufrecher Mensch, na, das. Na, man wird doch noch angreifen dürfen, oder nicht? Aufhören, immer der mit seiner. Spritz einmal in der Nachtwende, lieber Herr Mann. Jawohl, in die Nacht. Lieber Herr Mann. Ja, lieber Herr Mann. Ja, sagt, das ist ja ein herrliches Lied. Einfach süß, von wem ist denn das? Das ist, ich weiß nicht. Von Egon Schubert. Ah, natürlich. Ja, das sollte man ja eigentlich wissen. Ja, euer Schubert, den hat der Wiener uns denn doch voraus. Das ist schon wohl. Also bitte, bei Dolmein. Ach, das war einmal. Da haben wir doch einen anderen Tag weit mehr verjahrst als ihr in einem ganzen Jahr. Beim Ausräuchern von letzten Franzosennestern, weißen und farbigen Engländern und so. Jawohl, unsere deutsche Handgasbombe B. Da verspritzt sich die Giftmasse und erzeugt eiternde Wunden. Mit einer Absonderung wie ein richtig gehender Tripper. Nanu, das ist doch wissenschaftlich einwandfrei festgestellt. Der Mann ist erst am anderen Tag kaputt. Ein Tag ist kaputt. Ja, bei was ist mit Paula? Ja, du, er ist ein guter Mensch, er hat ein Popotchen, das ist prima. Oh, du Schreiner. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja, was heißt das? Warum schießen Sie da nicht mehr? Das ist Grüße! Und ich abfach ausdrücklich! Das ist wirklich nur bei uns möglich! Was habe ich der Bagage eingeschärft? Wenn eine Patrone fehlt, kannibalisch strafen! Mit kräftigem Hurra! Ungestüm auf Gegnerstöße! Ihm noch auf kurze Distanz einzelnen die Nassen brennen, dass sofort mit dem Bajonett in die Rippen ungetreu rücksichtslos niedermachen. Euer Gewehr bleibt trotz Handgranate und im G stets beste Freund der Infanterie. Offiziere müssen hart sein und beste Kräfte herausfordern. Und was habt's gemacht? Diese Freundschweine, diese Freundhunde, diese der mein Mäuschen, wunderbar, diese Schriebe, nicht durch den Feind, durch Hunger, der Hunger, und da haben's angesetzt. Wir haben's zersetzen, aufhängen! Ich war derjenige! Ich hab's immer vorausgesagt! Das Unglück unserer Armee wird selbst mein Chormitresse, dieser bodenlose Leiche, unausrotzbar, nichts als Fressen und Menschen, Demoral. Da dran sind diese Krüppel schuld vorne, diese Frontschweine, diese. Ja, was ist denn geschehen? Nix. Schossen haben sie notergekriegt. Wo waren die Maschinengewehr? Zum Antreiben, wo bleibt unsere artilleristische Überlegenheit? Schufte, das nach einem vierjährigen beispiellosen Ringen gegen eine vorbildliche Übermacht Beispiel geben und unsere Glorie! Ja, soll da kommen sie am Ende da. Was ist denn geschehen? Was ist denn? Seins. Spitz! Der Reihe nach steigen die folgenden Erscheinungen auf. Bei der vordersten Linie in den Karpaten. Es ist alles ruhig. In den Schützengräben stehende Leichname. Mann neben Mann. Das Gewehr im Anschlag. Kalt war die Nacht. Wer hat diesen Tod erdacht? Oh, ihr schläft in Betten, dass euch das Herz nicht bricht. Die kalten Sterne retten uns nicht, und nichts wird euch erretten. Ein toter Wald. Alles ist zerschossen, abgehauen und abgesägt. Hüllenloses Erdreich, aus dem sich nur ab und zu ein paar kranke Bäume erheben. Durch eure Macht, durch euer Mühen bin ich ergraut. Einst war ich grün. Seht meine jetzige Gestalt. Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. Der Seele war in meinem Dom. Ihr Christen hört. Ihr ewiges Rom. In meinem Schweigen war das Wort. Und euer Tun bedeutet Mord. Fluch euch, die mir das angetan. Nie wieder steige ich Himmel an. Wie war ich grün? Wie bin ich alt? Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. Auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halb verweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist krächzend die Beute. Immer waren unsere Nahrung die hier, die um Ehre starben. Aber eure Herzenspaarung macht, dass Raben immer darben. Wir, die wir uns nie bewarben, Nahrung haben wir erworben. Ihr nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Ihr und wir vom Siege schnarren, wenn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren euren, unserem Ruf nicht wehren. Waren Generale Raben, schnarrte von Phrasen dort im Saale. Draußen sind sie unbegraben, da sind Raben Generale. Dürft getrost die Schlacht verlieren, wir und ihr in keinem Falle müssen uns vor uns genieren, Kriegsgewinner sind wir alle. Während ihr zum Fraß vereinigt, brauchen wir nicht zu entbehren. Hunger hat uns nie gepeinigt, seit wir folgen euren Heeren. Eure Schlachtbank lässt nie darben ihre angestellten Kunden. Raben haben, seit sie starben, immer Nahrung noch gefunden. Schlachtfeld, Trichter, Rauchwolken, sternlose Nacht. Der Horizont ist eine Flammenwand. Leichen, Sterbende. Hauptmann! Hol her das Standgericht! Ich sterb für keinen Kaiser nicht! Hauptmann, du bist des Kaisers Wicht! Bin tot ich, salutier ich nicht! Wenn ich bei meinem Herrn wohn, ist unter mir des Kaisers Thron und hab für sein Geheiß nur Hohn! Wo ist mein Dorf? Dort spielt mein Sohn. Wenn ich in meinem Herrnen schlief, kommt an mein letzter Feldpostbrief. Es rief, es rief, es rief, es rief. Oh, wie ist meine Liebe tief. Hauptmann, du bist nicht bei Verstand, dass du mich hast hierher gesandt. Im Feuer ist mein Herz verbrannt. Ich sterbe für kein Vaterland. Ihr zwingt mich nicht. Ihr zwingt mich nicht! Seht, wie der Tod die Fessel bricht! So stellt den Tod vor Standgericht! Ich sterb doch für den Kaiser nicht! Zwei Kriegsberichterstatter. Ich finde es gut, hier stehen zu bleiben. Ich habe den Mut, diese Schlacht zu beschreiben. Ja, hier, wie mir scheint, kann noch was geschehen. Der Punkt ist vom Feind sehr gut eingesehen. Hier liegen die Helden, hier ist es bewegt. Und wenn wir es melden, es Aufsehen erregt. Es imponiert ja doch allen. Authentisch mit Bildern ist einer gefallen, die Stimmung zu schildern. Wir sind gern informiert von besonderer Seiten. Was mich interessiert, sind die Einzelheiten. Sie machen's zum End ein verklärtes Gesicht. Ich brauche den Moment, wo das Aug Ihnen... Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden. Was haben Sie empfunden? Was haben Sie sich gedacht? Wir brauchen die letzten Stunden. Wie war denn die Schlacht? Schauen's, das wird gutiert. Auf Details sich schon spitz. Und Ihr Heldentod wird eine schöne Notiz. Dies Detail schon allein hat für das Blatt seinen Reiz. Und der Chef gibt mich ein für das Eiserne Kreuz. Geschwinde, geschwinde, seht, wie ich mich schwinde. Verbinde, Herr Doktor, verbinde, verbinde. Seit so vielen Stunden mit so vielen Wunden. Sie bluten, sie bluten, sie sind nicht verbunden. Nur noch wenige Minuten, lasst mich doch nicht verbluten. Verbinde, geschwinde, ihr müsstet euch sputen. So seht doch, wie mir schon... Der Atem entschwindet. Geschwinde, Herr Doktor. Verbindet. Verbindet. Das ist doch gediegen, was der von mir will. So bleiben Sie doch liegen und halten Sie still. Für einen Gemeinen ist das eine Ehre. Ihr Bild wird erscheinen. Was wollen Sie mehr? Gemmer, hier ist Stier, hier ist doch nichts los. Geh mal ins Pressequartier vor dem Gegenstoß. Das würde ich nicht im geringsten touchieren. Ich kann bloß bei dem Licht nicht mehr fotografieren. Sieh, hier, wie mir scheint, kann noch was geschehen. Der Punkt ist vom Feind zu gut eingesehen. Es lohnt nicht zu bleiben. Bin ich ein Held? Also was soll man schreiben? Ein Erlebnis im Feld. Dr. Ingenieur Abendroth aus Berlin erscheint. Um endlich den endlichen Endsieg zu kriegen, um dann also endlich unendlich zu siegen, greift ungebrochene strategische Kraft nun in die letzten Reserven der Wissenschaft. Der vielen Wunder aus deutschen Meeren, wir bringen das Radikalste zu Ehren. Um zu widerlegen die Meer von den Hunnen, griffen wir tief in den deutschen Märchenbronnen. Der Erzähler bin ich, denn ich bin der Erfinder. Bestimmt ist's für ungehorsame Kinder, die immer noch glauben, wir seien die Barbaren, wiewohl wir elektrotechnisch verfahren. Das praktische Märchen, das poetische Mittel, es trägt nach meinem Namen den Titel. Ich stelle mich vor, bin Herr Abendroth aus Berlin und leuchte zu frühem Tod. Es war einmal, so will ich beginnen, mir meine Hörerschaft zu gewinnen, es war einmal eine Lungenpest, so bös, dass sie kaum sich beschreiben lässt. Die Wissenschaft hatte sie längst schon begraben und jetzt, wo man sie braucht, war sie nicht mehr zu haben. Nun hilft ihr die Wissenschaft wieder empor, denn die hat für strategische Wünsche ein Ohr. Sie verhalf schon zu allen den Surrogaten, die uns das Leben ersetzen. Den Kaffee, den Braten und so ersetzen wir nun MW auch den Tod durch das praktische Mittel Abendrot. Die Welt in Spital oder Friedhof zu wandeln, mussten wir oft zu geräuschvoll handeln. Nun hoffen wir, die Position uns zu stärken, denn der Feind wird jetzt sterben, ohne selbst was zu merken. Ein Druck auf den Knopf, das wird Förder genügen, um über 10.000 feindliche Lungen zu siegen. Die Kinder, die hören's zwar nicht gern, doch so bewährt sich mehr das Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden. Die liebe Lungenpest. Die Not ließ erkennen dies letzte Gebot. Mein Name ist Siegfried Abendroth. Es wird dunkel. Es erscheinen Hyänen, die Menschengesichter tragen. Sie kauern vor den Leichen und sprechen rechts und links in ihr Ohr. Wenn Sie vielleicht was bedarfen, wenn Sie vielleicht was bedarfen. Wir sind da, wir tragen Gesichter als Larven. Doch erschrecken Sie nicht vor Bärten und Mähnen. Wir sind keine Menschen, wir sind nur Hyänen. Nur, dass Ihr Opfer umsonst nicht wäre, sind wir hier am Platz auf dem Felde der Ehre. Bedarfen Sie nichts, nehmen wir Ihnen was ab. Was wollen Sie mit Schmuck und Barschaft ins Grab? Ja, ihr seid froh, dass alles erledigt. Für eure Verluste haben wir uns entschädigt. Auf unseren Rat gingt ihr frisch in das Feld. Gabt ihr euer Blut, nahmen wir euer Geld. Damit wir gewinnen, musstet ihr wagen. Jetzt gilt's noch ein Schärflein beizutragen. Wenn ihr auch besiegt seid, wir werden doch siegen. Das Blut ist gesunken, das Fleisch ist gestiegen. Ihr könnt euch in dem Punkt auf uns verlassen. Bald wird euch des Kaisers Rock nicht mehr passen. Mit euren Granaten und Bomben und Minen fahrt weiter sofort und lasst uns verdienen. Das ist ein Vergnügen, herum hier zu lungern. Ihr braucht nicht zu frieren, ihr braucht nicht zu hungern. Wir wissen es doch, unser Ehrenwort. Heuer sind Kohle und Fett noch dreimal so teuer. Wir sagen es ins Ohr euch. Ihr solltet uns danken. Dadurch, dass ihr hier liegt, geht's besser den Banken. Durch die Bank konnten sie das Kapital sich vermehren. Die Fusion mit der Schlachtbank kann man ihnen nicht wehren. Ihr könnt noch von Glück sagen, so ruhig zu liegen, wenn zugleich mit den Kugeln die Tausender fliegen. Doch ihr seid entschädigt, ein jeder, ein Held. So sei's, so sei's, doch nur leis, nur leis. Die Schlacht war heiß und durch euren Scheiß und durch unseren Fleiß ist gestiegen der Preis. Gott weiß, noch drei Waggon Reis und noch drei Waggon Mais. Steh auf dem Gleis, steh auf, geh Gleis, wir schließen den Kreis. So sei's, so sei's. Mir klappern die Knochen. Der Angriff ist in unserem Feuer gebrochen. Die Affäre wird uns noch übel bekommen. Wir haben die Stellung mit kühnem Handstreich genommen. Das halt, wenn er Lust hat, der Teufel aus. Wir warfen den Gegner aus dem Graben hinaus. Da hat uns der Herrgott was Schönes beschert. Zwei der unsrigen sind nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, verlustreich ist diese Schlacht. Wir haben Gefangene eingebracht. Der Feind fürchtet uns von der Flanke bedroht. Ein Säugling und zwei Zivilisten sind tot. Etliche Volltreffer haben wir heute erzielt. Fünf Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt. Wir sind hin. Ob Fußtruppe oder reitend. Der militärische Schaden ist unbedeutend. Die drüben so mörderisch Kirchweih feiern. Kein Zweifel, das sind die tapferen Bayern. Das wird ja mit jedem Augenblick Ärger. Das sind wohl die wackeren Württemberger. Die jetzt ihre Todesverachtung bewiesen. Das sind die Thüringer, Pfälzer und Friesen. Das Ergebnis der Handlung wird es euch lehren. Dass sich die heißblütigen Honnets bewähren. Ihnen die Angriffslust zu bewahren. Treiben wir vorwärts, die tapferen Bulgaren. Na wart, jetzt gibt's ordentlich Hieb mit der Peitschen. Jetzt kommen die Deutschen. Ja, das sind halt die Deutschen. Es regnet in Strömen, das Terrain wird schon weicher. Das sind die gemütlichen Österreicher. Das sind wir in einer schönen Soße. Das ist der lange erwartete Gegenstoß. Wer nicht Deutsch mit dem Feind spricht, ist ein Hundsfott, Halunke. Ihr seid in der Soße, wir sind in der Tunke. Was geht denn nur vor? Sind wir denn vereint? Schießt der Feind auf den Freund, der Freund auf den Feind? Was soll uns denn diese Verbrüderung nützen? Die schießen ja mit unseren eigenen Geschützen. Das ist wohl die schwerste von all unseren Krisen. Der Angriff ist mühelos abgewiesen. Zu eurem unendlichen Schädelspalten haben wir bis zum Endsieg durchgehalten. Nun aber wisst, in der vorigen Wochen hat der Mars die Beziehungen abgebrochen. Wir haben alles reiflich erwogen und sind in die Defensive gezogen. Wir sind denn entschlossen, euren Planeten mit sämtlichen Fronten auszujäten und mit allen vermessenen Erdengewürmen, die sich erfrechten, die Sphären zu stürmen und wie immer sie sich gewendet haben, das Bild der Schöpfung geschändet haben. die Tiere gequält und die Menschen versklavt, die Schande geehrt und die Würde bestraft, die Schlechten gemästet, die Guten geschlachtet, die eigene Ehre am tiefsten verachtet, sich als Hülle irdischer Güter benutzt, ihre Sprache durch ihr Sprechen beschmutzt und Seele und Sinne, Gedanke und Wort und ihr Jenseits nur aufgemacht für den Export, Invaliden auf allen Siegeswerkeln, Agenten mit Lewis und frischen Tuberkeln, Händler und Helden und Menschenjäger, Bombenwerfer, Bazillenträger, Raubbauer am Schatze der Fantasie, Bankrotteure der eigenen Ökonomie, Buschräuber hinter dem Ideale, Glücksritter in einem Jammertale, gepanzert mit Bildung, gewandt und gelehrt, überbewaffnet und unterernährt, die vor dem Tod noch den Einfall hatten, ihn mit allem Komfort fix auszustatten. Nicht abgeneigt einem Verständigungsfrieden, hat das Weltall sich folgendermaßen entschieden. Die Prüfung war schwer, vernehmt das Ergebnis. Wir planen mit euch ein besonderes Erlebnis. Fern sei es von uns, euch zu annektieren. Wir würden dadurch an Prestige verlieren. Zu friedlicher Arbeit den Kosmos zu nützen, wollen wir nur die eigenen Grenzen schützen. Entschlossen, auf euren Besitz zu verzichten, wollen wir das Geschäft ganz anders verrichten. Die Kriegskosten werdet ihr freilich bezahlen, da der Schuldner getilgt wird aus den Annalen, damit auf Ewigkeitsdauer die Sphären sich über Störung der Harmonie nicht beschweren. Nicht greife in den verschlossenen Äther die Hand der Denker und Attentäter und kein Schlachtendonner, kein Handelstauschen je dringe zu unserem verschwiegenen Rauschen. Habt lange genug im Weltall gesprochen, die Ewigkeit ist bereits angebrochen. Lang wartet ihr und warteten wir. Wir harrten geduldig, ihr hofftet mit Gier. Und damit doch auf eurer noch hoffenden Erde nun endlich der endliche Endsieg mal werde und damit sich dagegen kein Widerspruch regt, haben wir sie erfolgreich mit Bomben belegt. Mal ran ins Feld, noch einer mehr und wenn die Welt! Nur feste Truff, auf Knall und Fall, es braust ein Ruf! Das ist uns neu, was soll das sein? Fest steht und treu! Wir sind verbrannt! Wer brachte ein, lieb Vaterland? Der Sturm gelang, die Nacht war wild, zerstört ist Gottes Ebenbild. Ich habe es nicht gewollt. Radio Frankfurt übertrug die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Es sprachen Zilli Bauer, Lucia Gehrig, Ursula Langrock, Anna Mannert, Frenze Roloff, Georg Barmann, Kurt Bücheler, Wolfgang Büttner, Kurt Dommisch, Herbert Ebelt, Cajetan Freund, Kurt Glass, Hans-Otto Grünefeld, Stefan Hermlin, Hans-Otto Hilke, Botho Jung, Karl Kollander, Erich Lissner, Siegfried Lowitz, Richard Münch, Gerd Plantico, Rudolf Ried, Werner Siethoff, Charlie Wimmer, Werner Xandri. Musik Wolfgang Rudolf. Funkfassung Stefan Hermlin. Toningenieur Josef Hesse. Regie Theodor Steiner. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.